So let's welcome Dave Knight as he comes to Dave Knight. Share us the Word of God. Er wird uns das Wort Gottes erzählen. Good morning, everyone. Good morning, alle. I have a ministry called Teach and Tell Ministries. Und mein Dienst heißt Lehren und Weitererzählen, also Teach and Tell Ministry. And Teach and Tell Ministries runs, we're based in Australia, and I work out of Australia and come over here every summer. Und Teach and Tell Ministries, die sind in Australien, kommen aber jeden Sommer auch unter anderem hier vorbei. And this is my fifth year to be in Vienna with Open Air Campaigners and Reach the City. Ich bin jetzt schon das fünfte Jahr hier mit den Open Air Campaigners zusammen in dem Aufwand, die Stadt zu erreichen. Now this morning I'd like us to think for a few moments about a topic called discipleship. Heute Morgen möchte ich, dass wir nur kurz nachdenken über ein Thema, und zwar ist es die Nachfolgeschaft. And discipleship is something that a lot of people think about and think, yes, I am a disciple of the Lord Jesus Christ. Und Nachfolgeschaft, ja, viele Leute meinen von sich, dass sie ja Nachfolger sind. But really, do we understand fully what a discipleship, what a disciple is all about? Aber verstehen wir wirklich, was Nachfolgeschaft, was es wirklich bedeutet? And so I'd like you to turn your Bibles with me to Luke chapter 14. Dann geht mit mir zu Lukas Kapitel 14, bitte. And we're going to start reading from verse 25. Und wir fangen dann an bei Vers 25 zum Lesen. And to save time, if you um Zeit zu sparen. German speaker, you just read in your German Bible and I'll read it in English and then we don't have to read it twice. Das heißt, dass wir müssen es nicht zweimal lesen, denn ihr könnt es leise parallel in Deutsch mitlesen. So Luke chapter 14 and verse beginning from verse 25. Lukas 14, 25. Why don't we have somebody read it in German? Ja, kann es vielleicht jemand, jemand in Deutsch für uns lesen? Ich fange an mit 14,25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt und nicht vollenden kann, alle die, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der aussieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, den mit 10.000 gegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allmen sagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Okay, thank you very much. I wonder if you've thought a lot about what it costs to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Ich frage mich, ob ihr euch auch schon selber gefragt habt, was es bedeutet oder was es kostet, ein Nachfolger zu sein. As we look at the passage here this morning, we want to think about a few things. Wenn wir uns hier jetzt diese Schriftstelle anschauen, wollen wir ein paar Dinge bedenken. Do I really want to be a person who is a servant of the Lord Jesus Christ? Möchte ich wirklich eine Person sein, ein Mensch, der ein Diener Jesu Christi ist? How much is it going to cost me to serve the Lord? Was wird es mich kosten, dem Herrn zu dienen? I can remember when I went to get married, I went to the preacher. Ich kann mich erinnern, als ich daran war zu heiraten, bin ich zum Prediger gegangen. And I said to the preacher, I'm wondering if you would like to marry my fiance and I. Und er fragte ihn, ob er mich mit meiner Verlobten vermählen will. And I said to him, well, how much will it cost to get married? Und ich fragte ihn, was wird es kosten, verheiratet zu werden? He said about $35 for the certificate and then all you can earn for the rest of your life. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also das Zertifikat kostet $35 und dann alles, was du dann später einnimmst für den Rest deines Lebens. And so that is true. I've discovered that. Und das ist true. Das ist wahr. Das habe ich auch wirklich erlebt. And that's what we call full commitment. Und das nennen wir wirklich eine volle Verpflichtung oder Hingabe. And it's a bit like that when we decide we're going to follow the Lord Jesus Christ. Und so ähnlich ist es, wenn wir uns entscheiden, dem Herrn Jesus zu folgen. The first thing I want you to think about this morning is das erste, was worüber wir nachdenken heute Morgen. We need to love Jesus supremely. Wir müssen zuallererst und erst Jesus lieben. Verse 26 tells us that. Vers 26 sagt uns das ja. Verse 26 says, if anyone comes to me, wenn and irgendjemand does not hate his father and mother, his wife and his children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern dazu, aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. You see, my love for the Lord Jesus Christ needs to be so great that my love for my family seems to be like hate. Meine Liebe für Herrn Jesus muss so groß sein, dass im Vergleich, in Relation dazu, meine Zuneigung zu meinen Angehörigen wie ein Hass aussehen muss. It doesn't mean that I should hate my wife or my children. Das heißt nicht, dass ich meine Frau, meine Kinder hasse. It means that in comparison, it's like a hate. Sondern es ist nur im Vergleichsweise, sieht das wie ein Hass aus. Because my love for Christ has to be much, much more. Weil meine Liebe für Christus eben größer sein soll. I'll give you a little illustration. Ich gebe euch ein bisschen eine Illustration. I went to Aberdeen some time ago, which is in Scotland. Ich bin in Aberdeen, Scotland gewesen erst vor kurzem. And it was the winter time there. Und dort war Winterzeit. And when I got there, I went to stay in someone's house. Und ich habe dort dann bei jemandem dort eben übernachtet oder habe bei jemandem besucht. I happened to notice on their washing line they had hanging a couple of sheets, bed sheets. Und die haben dort aufgehängt gehabt ein paar eben Bettlaken. And it was the evening and I sort of said to the people, I said, it's surprising your sheets are still hanging on the line but the sun's not shining. Ich habe ihnen gesagt, ich verstehe nicht, dass diese Laken noch immer da aufgehängt sind zum Trocknen, aber die Sonne, die ist noch nicht, die scheint gar nicht. They said, well, don't worry, because the sun only shines for a few hours during the day here. Und sie sagten, mach dir keine Sorge, die Sonne scheint eh ein paar Stunden am Tag. And they didn't dry during that time. In der Zeit sind sie nicht getrocknet. And now they're frozen. Jetzt sind sie gefroren. And I thought, well, that's very interesting, but you know what I like is they're very. Ich habe ihnen gesagt, ja, das ist ja interessant, aber wisst ihr, was ich mag? They're very white. Sie sind so weiß. You've washed them well. Ja, du hast sie wirklich gut gewaschen. And this is what I was thinking. Das dachte ich. But you know, that evening, it snowed all night. Am Abend dann kam Schnee. And it just snowed and snowed and snowed. Und es fiel immer mehr Schnee. I got up in the morning and I looked out the window at the sheets. In der Früh habe ich rausgeschaut und habe mir dann wirklich dann noch einmal diese Bettlaken angeschaut. For some reason the sheets didn't look brilliant white anymore. Und die sahen dann nicht mehr weiß aus. They looked very grey and dark and horrible. Nein, die haben eigentlich nicht mehr, die haben eher so schmuddelig, also grau ausgeschaut. Ja. The sheets hadn't changed color at all. Nein, also das Bettlaken haben nicht ihre Farbe verändert. But now I had something to compare them with. Aber nun hatte ich einfach eine Relation. Which was the brilliant white snow. Und das war eben dieser leuchtend grelle Schnee. And the sun was shining on the snow. Und die Sonne hat auf den Schnee gescheint. And that's a little bit like what my love for the Lord Jesus needs und to be like. Und so sollte meine Liebe für den Herrn Jesus sein. It needs to be so strong that my love for my wife and my children seems like hate. Sie sollte so stark sein, dass im Vergleich zu meiner Liebe zu meinen Angehörigen wie ein Hass aussieht. Do you love the Lord Jesus that much? Liebst du den Herrn Jesus so sehr? Our love for the Lord Jesus needs to be a supreme love. Unsere Liebe für den Herrn Jesus sollte eine wirklich übergeordnete Liebe sein. You know, the most difficult part of this verse we first looked at is where it says, and he must hate his own life also. Das Wichtigste, der allerschwierigste Teil von diesem Vers ist, dass da noch dazu steht, man soll sein eigenes Leben auch verachten. How much do I love my own life? Wie sehr liebe ich mein eigenes Leben? How much have I really sacrificed myself for the Lord Jesus Christ? Wie sehr habe ich mich wirklich für Jesus geopfert? When I'm asked a question or have to consider a question about my future. Wenn ich mich über meine Zukunft Fragen stellen muss. How do I really think? Wie denke ich danach? Do I say, how will this affect me? Werde ich dann als erstes mich fragen, wie betrifft das mich? Or do I say, how will this affect the kingdom of Christ? Oder mich fragen, wie betrifft das jetzt das Königreich Gottes oder Christi? Far too often I'm asking, how is this going to affect me? Nein, aber viel zu oft stelle ich mir eher die Frage, wie das mich betrifft. But true discipleship is when I say, how is this going to affect the kingdom of God? Wahre Nachfolgerschaft fragt aber danach, wie das Königreich Gottes dadurch beeinflusst wird. I shouldn't be thinking about my own personal comfort. Ich sollte nicht nach meinem persönlichen Trost eben ausschauen. But I should be thinking about how is this going to affect the ultimate kingdom of the Lord. Sondern wie es wirklich das Königreich des Herrn wirklich betrifft. Jesus' words are absolute there. Die Worte von Jesus sind absolut hier. He says, you cannot be my disciple. Er sagte, ihr könnt nicht meine Nachfolger sein. Unless you're prepared to have this sort of sacrifice. Außer ihr seid vorbereitet und habt so ein Opfer einkalkuliert. So we need to love Jesus supremely. Wir müssen Jesus zuallererst lieben. And then we need to live for Jesus completely. Und dann wirklich auch komplett für Jesus leben. Verse 27 talks about someone carrying a cross. Das steht über jemanden, der ein Kreuz trägt. I wonder if you've thought about this cross. Ich frage mich, ob ihr über dieses Kreuz schon nachgedacht habt. A lot of times we say when trouble comes our way, we say, oh, it's just the cross I have to bear. Oft sagen wir, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir jetzt ein Kreuz tragen müssen. But really, what does it mean to take up my cross daily and follow the Lord Jesus? Was bedeutet aber es wirklich, mein Kreuz täglich aufzunehmen und Jesus zu folgen? The people in the day when Jesus spoke these words. Zur Zeit Jesu, wenn diese Worte benutzt wurden. They knew exactly what it meant when they saw someone carrying their cross. Die wussten sehr wohl, was es heißt, ein Kreuz zu tragen. They saw that. For the person carrying the cross, it was a one-way journey. Sie wussten, dass das für den eine Einbahnstraße war. It was also a journey of submission. Eine Straße oder ein Weg der Unterordnung. And the Romans made sure of that. Und die Römer haben das auch wirklich, auch sicherlich darum gekümmert, dass es so ist. After all, a crucifixion on a cross was a sign to everyone else of how they needed to submit to Rome. Das heißt, die Kreuzigung war nämlich auch symbolisch zu verstehen, dass das bedeutet, wie sehr man von Rom abhängig bzw. Rom unterstellt sein muss. And they were saying, if you don't submit to Rome, this is what your future will be. Das heißt, wenn du dich Rom nicht unterordnest, dann ist das deine Zukunft. And Jesus was looking at people and saying, you need to follow me just like these people as they walk to the cross. Und Jesus sagte, ja, ihr müsst mir so nachfolgen wie diese Leute, die zu dem Kreuz gingen. He was saying it's not a superficial sort of following. Es ist keine oberflächliche Nachfolge. It means total submission sondern to the Lord Jesus es Christ. Ist eigentlich völlige Unterordnung zum Herrn Jesus Christus. Even if it becomes to the point of death. Selbst bis zum Zeitpunkt des Todes. And so we need to realize two or three different things. Jetzt müssen wir zwei, drei verschiedene Dinge müssen wir bemerken da. We need to love Jesus supremely. Jesus zuallererst lieben. We need to live for Jesus completely. Für Jesus völlig komplett leben. And then we need to loyally follow Jesus endlessly. Und Jesus loyal folgen für immer da. Am I a loyal follower of the Lord Jesus Christ? Bin ich ein treuer Nachfolger von Jesus Christus? Am I a loyal follower of him. Bin ich ein treuer Nachfolger? There's a number of things under this particular heading I want us to consider this morning. Da sind ein paar Dinge, die zu diesem Absatz noch erwähnt werden müssen. And this comes out in the last or the next two or three verses. Und das kommt in den nächsten zwei, drei Versen kommt das nämlich raus. First of all, we need to consider the cost. Wir müssen uns die Kosten überlegen. What is going to result from me following after the Lord Jesus? Was ist das Endergebnis von meiner Nachfolge? The last 2 years I've been building a house back in Australia. Die letzten 2 Jahre habe ich an einem Haus gebaut in Australien. And I like to consider myself a builder. Und ich betrachte mich auch als einen Maurer, als einer, der Sachen baut. I might, may not be the best builder in the world. Vielleicht bin ich auch nicht der beste Maurer. But one of the things about a builder is he likes to be able to look back at something he's built and say, well, that looks great. Ein Maurer sieht schon gern mal auf ein Objekt und von dem er sagen kann, das habe ich gemacht und sieht, das sieht auch gut aus. Someone once said the best reward of a builder is this. Also das heißt, einer hat mal gesagt, die beste Belohnung für einen Maurer ist folgende. Is to build his own home. Sein eigenes Haus zu bauen. To include a big fireplace in it. Mit einem großen Kamin da drin. To have gone out and cut his own wood. Und sein eigenes Holz dazu geschnitten zu haben. To put the wood in the fireplace. Das Holz ins Feuer gegeben zu haben. To light the fire. Das Feuer angezündet zu haben. To sit in a nice easy chair. In einem Stuhl zu sitzen, der sehr bequem sitzt. Feel the warmth of the fire. Die Wärme des Feuers zu spüren. Look around the room that he's created. Den Raum, die Räume sich anschauen, die er selber gebaut hat. And that builder doesn't need to ever watch the TV or any other entertainment. Und der ist nicht mehr abhängig von irgendeinem Fernsehen oder sonstiger Ablenkung. Because he just sees what he has achieved and he says this is great. Weil er sieht, was er geschaffen hat und das befriedigt ihn. And there's a proverb somewhere in the Bible, I can't find it, that says something like this. Und da gibt's auch ein Sprichwort in der Bibel, das so ähnlich ist. And you know, when we want to follow after the Lord Jesus, we need to do a similar thing. Und wenn wir eben dem Jesus nachfolgen, dem Herrn Jesus, dann müssen wir eben das Gleiche tun. We need to consider what it's going to cost us. Wir müssen uns nachdenken, was kostet es uns. As I built my house, I had to sit down and work out how much is it going to cost me to build this house? Can I afford it? Can I afford the repayments when I borrow from the bank? Ja, wie ich auch angefangen habe, mein Haus zu bauen, habe ich eben alle Unkosten und Spesen einkalkulieren müssen, ob ich das überhaupt schaffe. Und bevor ich mein Haus gebaut habe, habe ich dann eben alles nachgemessen und berechnet. Habe von der Bank auch wirklich tatsächlich einen Kredit bekommen. And then I began to build my house. Dann habe ich mein Haus gebaut. And praise the Lord, I got the house finished. Und dann preis den Herrn, hab's auch fertig, hab's auch vollbracht. But it took me 2 years to build it. 2 Jahre hat das da Bauen gedauert. Because I was doing a lot of other things as well as coming to reach the city and so forth. Ich habe ja zwischendurch auch andere Dinge gemacht. But you know what? I ran out of money. Dann ist mir das Geld ausgegangen. I'd finished the house. Ich war jetzt fertig mit dem Haus. But the front of the house, there was no driveway and it didn't look very nice as you came up to the house. Aber es war keine Einfahrt noch da und das Haus sah eigentlich noch nicht schön aus. And whenever it rained, it was just all muddy. Und wenn es regnete, dann war das stand der Schlamm herum. My wife didn't like that very much because everybody brought mud into the house. Meine Frau hat es überhaupt nicht gefallen, weil jeder nämlich eben diesen Kot in die Wohnung gebracht hat. But fortunately, a year after that, I had enough money to do the driveway, and I just completed the driveway before I left to come over here. Doch zum Glück, das nächste Jahr war das Geld da. Ich konnte dann alles fertig machen, noch bevor ich wieder hierher flog. So as I left, my wife was very happy. Und wie ich dann weg bin, war meine Frau sehr glücklich. She wasn't happy that I left. She was happy that the driveway was Sie war nicht glücklich, dass ich über den Umstand, dass ich jetzt sie verließ, sondern einfach, dass die Einfahrt jetzt fertig war. But you know, the concept is here is that if you go out and work to do something for the Lord, have you estimated what it's going to cost you? Das Prinzip ist nämlich das, wenn man für den Herrn sich entschlossen zu arbeiten, hat man auch die Kosten berechnet. Because it's going to cost us a lot. Weil es wird uns viel kosten. Here are some examples. Beispiele. Suppose on Sunday morning you get up in the morning and angenommen du stehst am Sonntagmorgen auf. You get up very early and you put the finishing touches to your Sunday school lesson. Und du bist schon früh aufgestanden und du bist gerade dabei, die Botschaft für die Sonntagsschule noch den letzten Schliff zu geben. And then you get down to the church early at say 8 o'clock in the morning und for bist the prayer meeting. 8 Uhr beim Gebetstreffen in der Gemeinde. So you've had the prayer meeting, then you teach Sunday school class. Du hast jetzt das Gebetstreffen, dann lehrst du die Sonntagsschule. Then you have to preach a sermon. Dann predigst du vielleicht eine Botschaft. Because you have a little adult class that you do as well. Weil du auch Erwachsene hast, die auch auf dich warten. And then you go and have lunch with your neighbors because you've invited them because you want to share some good news with them. Dann hast du Mittagessen mit deinen Nachbarn, die du eingeladen hast, weil du eben eine Gelegenheit finden willst, ihnen die gute Nachricht zu bringen. And then you think, how good would it be if they came to the evening service as well? Dann denkst du dir, wie schön wäre es, wenn die aber auch zum Abendgottesdienst kommen. So then you make some more food for them. Dann bereitest du noch mehr Essen für sie vor. And then finally after they've had the evening church service. Und dann schließlich nach dem Abendgottesdienst. The young people decide they want to go out and do something. Dann wollen die jungen Leute noch was unternehmen. And so you go with them and you spend some time with them. Dann gehst du mit ihnen auch mit. That's a pretty busy day. Und dieser Tag kann sehr gefüllt sein. And that was the only day off you had. Und das war vielleicht der einzige Tag, wo du frei hattest. Now that's commitment. Ja, das ist eigentlich, das ist verpflichtet oder das ist hingegeben. And I think there's a lot of pastors and workers in the church who work like this. Und da gibt's viele Pastoren und eben die in der Gemeinde so arbeiten. Pray for your pastor. Betet für euren Pastor. I'm going to miss seeing him because I believe he comes in on Friday and I go out. Ich glaube, ich werde ihn diesmal nicht persönlich sehen können, weil wenn ich weggehe, wird er dann gerade zurückkommen. I've enjoyed coming here over the last 4 or 5 years. In den letzten 4, 5 Jahren habe ich sehr viel Freude gehabt, hierher zu kommen. And listening to him preach. Und auch auf seinen Botschaften zu hören. And I can remember sitting out here and listening to him answer people's questions. Und ich war auch dabei, wie er die Fragen von Leuten beantwortet hat. And he's such a godly man, we need to pray for und our pastor. Er ist wirklich so ein gottesfürchtiger Mann, wir müssen beten für ihn. And it's a commitment we make when we're going to be God's disciple. Und das ist auch etwas eine Verpflichtung, die wir eingehen als die Nachfolger von Jesus. You might not be a teacher. Let's imagine another example. Angenommen, du bist jetzt kein Lehrer, haben wir noch ein Beispiel. On Saturday you spend your whole day off helping in the church working bee. Am Samstag arbeitest du in der Gemeinde den ganzen Tag. Or maybe during the week you are helping someone who is one of your employees at work. Oder während der Woche hilfst du jemanden, zum Beispiel einen deiner Mitarbeiter. And they're having some problems and you decide I'm going to give up some of my time to help this person. Und dann siehst du, dass du einfach noch mehr Zeit dazu brauchst und musst einfach diese Zeit dazu opfern. But at the end of the week you realize you've lost money and you've lost clients because you spent time on this person. Doch am Ende der Woche stellst du fest, dass dir einfach Umsatz entgangen ist und du hast auch vielleicht Kunden verloren, weil du dich mit dieser Person so sehr auseinandergesetzt hast. Or maybe you've got a book that you really want to read. Oder du willst unbedingt ein Buch lesen. But instead you spend an hour and a half talking to someone on the telephone. Aber du sprichst mit jemandem am Telefon stattdessen 1,5 Stunden lang. Because they've got some problems that you need to help them with. Weil jemand eben da Probleme hat und du bist derjenige, der helfen kann. So not only have you spent the money to the telephone company. Nicht nur hast du jetzt eine Telefonrechnung, die höher ist. But you didn't get to read your book. Dein Buch ist auch noch ungelesen. You know, these are costs of commitment. Das sind Beispiele, was es kosten kann. And we need to be prepared to say I'm going to give of myself for others. Und wir müssen vorbereitet zu sein, zu sagen, ich gebe aus mir selbst oder ich gebe mich selbst. And then we can be a real disciple for the Lord Jesus Christ. Und dann können wir Nachfolger sein für den Herrn Jesus Christus. Okay, then there's a few other things we need to consider. Und dann noch ein paar andere Dinge, die wir uns. So we need to consider the cost. Die Kosten. We need to consider the terms. Dann die Bedingungen. And there's a passage there that talks about a king who wants to go out and fight against another army. Und hier geht es von einem wird über einen König gesprochen, der eben jetzt antritt in eine Schlacht gegen einen anderen König. He decides whether he's going to surrender to them or whether he's going to fight to the death. Er steht vor der schweren Entscheidung, ob er jetzt kapitulieren soll oder ob er kämpfen soll. And there's no halfway measure here. Da kannst du dich nicht irgendwie dazwischen entscheiden. If he surrenders, it's total surrender. Wenn er kapituliert, ist er völlig unterjocht. If he fights, it's total commitment to the death. Wenn er kämpft, dann kämpft er bis zum letzten Blutstropfen. So he has to understand fully what these terms are. Also muss sehr wohl sich bewusst sein, was das bedeutet. Another thing is we need to really consider is the commitment. Wir müssen auch jetzt über die Hingabe selber, über die Verpflichtung nachdenken. We might lose our status or our wealth or some other thing. Wir können unseren Ruf verlieren, wir können unseren Wohlstand verlieren, unsere Substanzen, was auch immer. And we need to consider the sacrifice that we might have to make. Und müssen uns ständig überlegen, was das Opfer ausmachen kann. One of the most unpopular verses is verse 33. Und einer der am wenigsten populärsten Verse ist der 33. in diesem Kapitel. It says, in the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. It means we have to give up everything. Das heißt, wir müssen alles aufgeben. Not something. Nicht irgendwas. Not a few things. Nicht ein paar Dinge. But everything. Sondern alles. Am I prepared to give everything for Jesus? Bin ich vorbereitet, alles zu geben für Jesus? To forsake all. Alles zu verlassen. Do I esteem Jesus more higher than anything else? Schätze ich Jesus höher ein als alles andere? Am I prepared to give the ultimate price? Bin ich bereit, den allerhöchsten Preis zu zahlen? You've probably heard of a man called Jim Elliot. Habt ihr vielleicht schon von einem Jim Elliot gehört? Jim Elliot went out into the Ecuadorian jungle. Er ist im Dschungel Ecuadors, ist er hinaus. And he wanted to tell people about the saving love of the Lord Jesus. Und wollte ihnen über die rettende Liebe von Jesus erzählen. And this is a quote that he said. Unter anderem sagte er folgendes Zitat. He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um etwas zu gewinnen, was er nie verlieren kann. Am I prepared to say something like this? Bin ich bereit, sowas zu sagen? I need to consider what the outcome might be. Ich muss mich schon über die Folgen im Klaren sein. My life might end up becoming a life that's full of trouble. Mein Leben kann ein Leben voller Schwierigkeiten werden. If that's the case, will I want to give up and turn back? Wenn sowas passiert, werde ich dann umkehren. Jesus said, whoever puts his hand to the plow can't turn back. Jesus sagt, wer wirklich auf den Pflug seine Hand an den Pflug gibt, der soll nicht mehr zurückschauen. How would you and I have felt if Jesus got halfway to the cross and said, I think this is too hard, I'm going to give up? Stellt euch vor, wenn Jesus am halben Weg gesagt hätte zum Kreuz, das ist doch zu viel, und wäre umgedreht. These are the considerations that we need to take. Solche Überlegungen sollten wir anstellen. But there's one thing that we can consider included in this. Doch wir können auch noch etwas mit eingeschlossen da sehen. All of those seemed like they were negative. Alle diese Dinge, die kommen doch einem sehr negativ vor. But I want you to think, consider the benefits. Aber ich möchte, dass ihr jetzt auch an die Vorteile denkt. Consider the benefits of being one of Jesus' disciples. Die Vorteile, ein Jünger Jesu zu sein. Just think, if I was one of Jesus' disciples when he was on the earth. Stellt euch vor, ein Jünger Jesus gewesen zu sein, als er noch auf der Erde war. I would have loved to have been one of his disciples. Ich wäre doch so gern so einer gewesen. To learn from him. Von ihm zu lernen. To follow him. Ihm zu folgen. To be out there in all of the trouble. In den Schwierigkeiten wohl zu sein. But to see how it's all working and how we're conquering. Und sehen allerdings, wie das sich auflöst und wie man alles überwindet. It's exciting to be serving the Lord. Es ist wirklich abenteuerlich, dem Herrn zu dienen. I was excited in Germany during the World Cup. Ich war auch in Deutschland, war ich total aufgeregt und also erfreut, entzückt. And I was going up and down the streets and I was watching people shouting and hollering and getting excited about their particular team. Und ich habe auch gesehen, wie Leute auch wirklich über ihr spezielles Team dann auch wirklich Freude gehabt haben und eben herumgeschrien haben. And one day I even had an Australian flag on my back. Einmal hatte ich eine australische Flagge bei mir auf dem Rücken. And there was another time I even had a German flag. Und einmal ging ich mit einer deutschen Flagge herum. And it's great to get excited about some teams. Und es ist einfach schön, wenn man gemeinsam sich einig ist über ein Team, was man eben zelebrieren will. But just think about being part of one of the disciples of the Lord Jesus. Aber stellt euch vor, einer von den Jüngern Jesu gewesen zu sein. And when someone puts their trust in the Lord Jesus Christ. Und wenn jemand sein Vertrauen auf Jesus legt. And all of the angels in heaven are getting excited. Und alle die Engel freuen sich. Can you imagine those angels in heaven? Stellt euch diese Engel im Himmel vor. They're all going like this. Whoa! And then you can see this huge Mexican wave going around heaven. Wouldn't that be great? Dann so wie es eben in einem Fußballstadion, wie man das sieht. Diese Wellenform und die Engel sind dann in Ekstase irgendwie. And we say we're on that team. Und dann zu sagen, ja, auch wir sind bei diesem Team dabei. And then of course the benefit of eventually getting to heaven, that's great too. Und natürlich dann im Endeffekt dann im Himmel selber zu landen, das ist ja natürlich das Größte. Finally, the other thing that we need to be involved in doing is leading others to Jesus faithfully. Und dann auch, was noch uns ansteht zu tun, ist, andere zu Jesus zu führen. And the last two verses talk about salt. Und die letzten zwei Verse sprechen dann über das Salz. And salt needs to be something that brings savor and preservation to food. Das Salz, das soll das Aroma hervorstreichen und soll allerdings auch die Nahrung eben konservieren. As a disciple of the Lord Jesus Christ, am I bringing this savor to others? Und dann frage ich mich als ein Jünger, ein Nachfolger Jesus Christi, dass ich, ob ich ein Salz bin für andere. Salt can be destroyed. Salz kann nämlich auch neutralisiert werden. Salt can end up useless. Salz kann einfach nutzlos werden. Have I lost what I really need to be one of Jesus' disciples? Habe ich eigentlich verloren, was ich eigentlich wirklich brauche, um ein Jünger Jesu zu sein? Salt has to be thrown away when it's useless. Wenn Salz nutzlos wird, muss es weggestreut werden. But the wonderful thing about being a Christian is this. Aber das Wunderbare am Christsein ist wohl das. If I've lost my savor, I can come back to the Lord and say, Lord Jesus, forgive me. Denn wenn ich mein Salz verloren habe, meine Würze, dann kann ich eben immer zum Herrn zurückkommen und sagen, bitte Herr, gib mir wieder meinen Salz zurück. Lord Jesus, please fill me again with your Holy Spirit. Herr Jesus, füll mich wieder mit dem Heiligen Geist. Let you take full control of my life again. Und bitte übernimm wieder Kontrolle. I want to be one of your disciples. Ich möchte ein Nachfolger von dir sein. I'm sorry that I turned back. Es tut mir leid, dass ich wieder umgekehrt bin. And right now I'm prepared to make a full commitment to you. Und jetzt mache ich wieder eine volle Hingabe zu dir. A full commitment to the Lord Jesus Christ is important. Eine volle Hingabe zum Herrn Jesus ist sehr wichtig. When we take up the cross, we can't turn back. Denn wenn wir das Kreuz auf uns nehmen, können wir uns nicht umdrehen. I grew up in Papua New Guinea. Ich bin in Papua Neuguinea aufgewachsen. And I was flying in one of these little tiny aeroplanes. Und war damals mit einem kleinen Flugzeug unterwegs. And we were going to this small airstrip that was way up in the mountains. Und wir sind dann irgendwo ganz hoch in die Berge gefahren. And I was sitting in the front seat next to the pilot. Und ich saß vorne neben dem Piloten. And the pilot said to me, you know, this is a very interesting airstrip. Der Pilot sagte, das ist hier ein ganz interessanter Streifen hier. It's not level. Er ist nicht eben. It slopes. Es ist Landebahn. Wird das Landebahn? It slopes downwards. Sondern diese Landebahn, die ist nicht eben, sondern sie ist abschüssig. And at the end of the airstrip, as it slopes down, there is a huge mountain that goes back up. Und dann am Ende ist ein großer Berg, der eben dann wieder hinaufgeht. As well as that, he says, when you come into this valley, you must make a choice. Und wenn du dann in dieses Tal kommst, dann stehst du vor einer Entscheidung. See that little gap over there in the mountains? Siehst du dort hier eine kleine Lücke in den Bergen? When we get level with that, I have to make a decision. Wenn ich dann auf gleicher Höhe bin mit dieser Lücke, muss ich mich entscheiden. Will I go out through that gap or will I land? Fliege ich durch diese Zacke da durch oder durch diese Lücke oder lande ich? Because when I make my approach, it's a final approach. Denn wenn ich mich entschieden habe, da hinunter zu I can't gehen, turn around again. Dann kann ich nicht mehr zurück. Dann kann ich nicht mehr hinauf. I said, well, that's very interesting. Ich sagte, schön. Thank you for sharing that with me. Schön, das ist sehr interessant, das ist sehr aufregend. And we got to this little gap in the mountains and we turned and we began to head towards the landing strip. Und wir sind dann bei dieser Zinne vorbei und haben uns dann eben entschieden zu landen. And as I'm in the front seat of this plane, I'm thinking, I've never realized how fast these planes are going. Und dann, als ich eben von meiner Position vorne, habe ich erkannt, ich habe nie gewusst, habe ich gesehen, ja, and the mountains around, so schnell wie die sind, das habe ich mir nicht erwartet. The mountains around look so huge. Und die Berge drumherum, die sind so hoch. And then we came zooming in and we hit the runway, or it was just a grass field. Und dann, wenn wir dann langsam uns genähert haben und dann einfach gesehen haben, die Landebahn, die einfach nur so ein Gras war. And it was very bumpy and we're zooming towards this cliff. Ja, und da waren aber auch viel Wellen drin und es hat ganz schön geruckelt und dann kam auch schon diese Klippe auf uns zu. And I started getting kind of worried because I thought the brakes don't seem to be working very good here. Und ich hatte immer mehr Sorge, weil mir kam nicht vor, dass die Bremsen sehr viel Kontrolle hatten. And we got closer and closer until we were closer than from here to the back wall and we still seem to be doing you know, 50 kilometers an hour or something. Und dann waren wir vielleicht nur mal 20 Meter weg von dieser Mauer und hatten sicherlich noch so 50 Sachen drauf. And I cried out, I said, will we stop? Und ich schrie aus und sagte, schaffen wir das noch? The pilot says, oh yes, we will stop. Der Pilot sagt, ja sicher werden wir schaffen. We will either stop before we hit the mountain or when we hit the mountain. Wir werden entweder zum Stillstand kommen vor der Klippe oder an der Klippe. And I said, I understand now. Und ich sagte, nun verstehe ich, jetzt bin ich einsichtig. This is really what commitment is. Das ist, was Hingabe ist. Because he made that commitment. Er hat nämlich diese Entscheidung jetzt getroffen. Have you made a commitment to follow Jesus? Habt ihr diese Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen? Are you one of his disciples? Seid ihr einer seiner Nachfolger? It's going to cost a lot. Es wird viel kosten. Are you prepared to pay the cost? Sind wir vorbereitet, diese Kosten, diesen Preis zu bezahlen? Has God asked us too much? Hat Gott zu viel von uns verlangt? Or have we offered too little? Oder haben wir zu wenig gegeben? Let's pray. Beten wir. Father God, I want to be one of your disciples. Lieber Gott, Vater, ich möchte einer deiner Nachfolger sein. I want to follow Jesus. Ich möchte Jesus nachfolgen. Lord, I want to be able to say I'm prepared to be like him. Herr, ich möchte auch sagen können, ich bin vorbereitet darauf, so wie er zu sein. Even if it means the road I travel is similar to the road he traveled. Selbst wenn mein Leben dann so ausschaut wie seines. Lord, help me to consider the cost. Herr, hilf mir, die Kosten noch einmal durchzurechnen. Help me to love you supremely. Hilf mich, dich zuallererst und zuallererst zu lieben. I want my love for you to be so strong. Ich möchte, dass meine Liebe für dich so stark ist. Lord, help me to live for you completely. Herr, hilf mir, für dich zu leben komplett. I want my life to count for you. Ich möchte, dass mein Leben zählt, dass ich für dich lebe. Lord, help me to follow you loyally. Herr, hilf mir, dir wirklich loyal zu sein und dir zu folgen. I want so much to follow you and be your disciple. Ich möchte so sehr dir nachfolgen. Ich möchte so sehr dein Jünger sein. And then, Lord, help me to lead others to Jesus. Herr, hilf mir auch andere zu dir zu führen, zum Herrn Jesus. I want to give you all the glory. Ich möchte alle den Ruhm geben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. It's absolutely terrific to see you all. It really is. Es ist wunderbar, euch zu sehen. Es ist wirklich wunderbar. You look absolutely fantastic. Ihr schaut wunderbar aus. Now, I've been coming here for about 10 years, actually. Ich komme hier schon seit 10 Jahren. And to you, it probably seems a lot longer. Euch scheint es noch viel länger schon auszuschauen. But I always enjoy coming here. You're a fantastic crew. You really are. Aber ich genieße es, hierher zu kommen. Und ihr seid wirklich eine wunderbare Mannschaft. And I've got some things to tell you. You're a lot more famous than you realize. Oh, und ich muss euch sagen, ihr seid sehr viel bekannter, als ihr das wirklich vielleicht meint. Because about 5 years ago, I wrote a book on evangelism. Denn vor fünf Jahren habe ich ein Buch geschrieben über Evangelisation. Because I think I'm an expert. Weil ich mir denke, ich bin ja ein Experte. And when I met Pastor Rob, I realized that actually I'd got quite a lot to learn. Als ich mal Pastor Rob traf, da habe ich dann erkannt, dass ich doch noch eine ganze Menge lernen muss. So I wrote a book. So habe ich ein Buch geschrieben. And this is it. That's the first book. Das ist das Buch. Biblical patterns of evangelism today. Biblische Methoden der Evangelisation heutzutage. If you're going to have a Jesus pattern of ministry in the world today, this is how it works these days. Wenn es da eine Methode gibt, wie Jesus heute arbeiten würde, dann ist so. An awful lot of the first few chapters is about you people here in Vienna. Und eine ganze Menge des ersten Kapitels, das geht um euch, um uns hier in Wien. I just learned so much from working with you. Ich habe so viel gelernt, indem ich mit euch zusammengearbeitet habe. So if you want to read all the crazy things I've said about you, you'll und have to wenn ihr die verrückten Sachen da lesen wollt, die ich über euch da erzähle, you'll have to look it up on the internet. Dann schaut euch das an im Internet. And I can't produce enough of these books actually. Also ich kann nicht genügend jetzt produzieren, dass jeder eins kriegt. And the address is www. Die Adresse ist www. Corky, K-O-R-K-Y. Corky, K-O-R-K-E-Y. Dot info, I-N-F-O. Info, I-N-F-O. I-N-F-O. I-N-F-O. Well, you're doing a reasonable job. So okay. Wir machen eine vernünftige Arbeit hier. Now, the extraordinary thing is, I put this on the internet, you see. Aber ich habe das ins Internet gestellt. And I was absolutely shattered to discover in January, aber ich habe, war völlig betroffen davon, dass im Januar, that every day, dass jeden Tag, around about 350 people in 50 countries, etwa 350 Leute in 50 verschiedenen Ländern jeden Tag, download an average of 72 pages of this book. Im Durchschnitt etwa 75 Seiten von diesem Buch im Internet herunterladen. So, quite a lot of what Pastor Rob taught me, also eine ganze Menge von dem, was der Pastor Rob einfach mich gelehrt hat, is now in a book which is the fourth most read book on evangelism in the world. Ist nun in einem Buch, was das viertmeistgelesenste Buch über Evangelisation in der ganzen Welt ist. It is absolutely amazing. Und das ist absolut erstaunlich. Because when I wrote it, I was on holiday in New Zealand. Als ich es geschrieben habe, befand ich mich auf Urlaub in Neuseeland. And New Zealand's a good place to go because it's not on the telephone. Neuseeland ist ein großartiger Ort, da kann man hinreisen, weil da hat man kein Telefon. And my wife sat in a deck chair with a laptop. Und meine Frau, die saß da im Sessel, hatte einen Laptop auf dem Schoß. And I walked up and down. Und ich bin da hin und her gegangen. And had all these amazing ideas, you see. Und hatte diese wunderbaren Ideen für sie. And Annie said, und Amy sagte, Corky, you can't say that. Corky, du kannst es doch nicht sagen. So actually she changed the book quite a lot. Also sie hat eine ganze Menge darin dann doch geändert. And then a couple of kids over at Grace Church, Sammy Fisher and Veronica, his wife. Also einige von den Jungs und Mädels in der Grace Church. They designed it into a book. Die haben das dann in ein Buch verfasst. So it's very much about Vienna, this book. Also es ist ein Buch, wo es sich sehr um Wien eigentlich dreht. And then we put it on the internet about 3.5 years ago. Und wir haben es dann ins Internet gestellt vor etwa 3.5 Jahren. And then a year ago, und dann vor einem Jahr, we did another book. Haben wir noch ein Buch geschrieben. And this book is all about the Jewish background of the New Testament. Dieses Buch handelt von dem jüdischen Hintergrund des Neuen Testaments. And I do recommend you read this. It's an absolutely amazing book. Und ich kann euch nur empfehlen, es auch zu lesen. Es ist ein absolut erstaunliches Buch. Because what I've done is it's like a Reader's Digest magazine of all the latest research into the New Testament. Was es ist, praktisch wie ein Reader's Digest Magazin, also das Beste zu lesen, verdichtet, über das Neue Testament und den jüdischen Hintergrund. So I stole an enormous amount of material and made it available on the internet to pastors working in the third world. Also ich habe da eine ganze Menge einfach von anderen Leuten gestohlen, ich habe das verdichtet und habe es einfach bereitgestellt für Pastoren in der dritten Welt. Nobody's sued me yet, so I assume I've got away with it. Also bisher hat mich niemand verklagt, also glaube ich, dass ich damit durchkomme. So it's not my book really. Es ist nicht wirklich mein Buch, aber it's all the latest information from really brilliant research by very great scholars. Aber es befindet sich wirklich da die aktuellsten Nachforschungen drin von wirklich sehr sehr fundierten Lehrern. It's absolutely wonderful. Und es ist ein wunderbares Buch. So it's a jolly good book. So you look up the internet site and download the material and read it. It'll really bless you, actually. Ihr könnt euch das runterladen und es wird euch wirklich segnen. And it will also help you to understand what we're doing with Reach the City. Und es wird euch auch helfen zu verstehen, was wir mit Reach the City einfach vorhaben. Because I don't think many people realize quite how important it is. Denn ich weiß nicht, ob viele Leute wirklich erkennen, wie wichtig das ist. Because today the Christian Church is a series of little groups meeting in buildings who never actually have a serious plan to reach the population. Denn heutzutage ist die Christenheit einfach eine Gruppe von einzelnen Gemeinden, die nicht wirklich einen strategischen Plan haben, gemeinsam die Städte zu erreichen. Now we did reach the city in Bogota in Colombia for the first time this year. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal Reach the City in Bogota gemacht, in Kolumbien. And in Bogota they're really serious about the gospel. Und in Bogota sind sie wirklich ernst mit dem Evangelium. And so we got 30 teams of 10 people each together to do the job. Also haben wir 30 Teams zusammenstellen können mit 10 Leuten. And the leader is a little guy, he's this tall. Und der Leiter ist ein kleiner Mann, der ist vielleicht so groß nur. He's a sort of a compact Colombian. Ein sehr kompakter Kolumbianer. And he's a guy who became a Christian at an open air meeting I did in Madrid 22 years ago. Er ist ein Mann, der wurde Christ auf einem Straßentreffen, einer Straßenevangelisation in Madrid vor 22 Jahren. And he's now got the largest open air ministry in South America, actually. Oh, und er hat jetzt das größte open air Evangelisationsteam in ganz Südafrika. And they had 30 teams on the street preaching the gospel every day for 2 months. Und sie haben da 30 Teams gehabt, die da jeden Monat predigen auf der Straße, jeden Tag. And they reached between 100,000 and 200,000 people. Und sie erreichen da 100 bis 200,000 Leute. Now the reason that it works is that the Holy Spirit reaches out and touches people's lives when we preach. Und der Grund, warum das so funktioniert, ist, dass es ist ja so, dass der Heilige Geist die Leben der Leute erreicht, während wir predigen. And the feedback I'm getting from the people we're reaching is that they cannot forget the message they heard. Aber die Rückmeldung, die ich bekomme von den Leuten, zu denen wir predigen, ist, dass sie diese Botschaft, die sie von uns gepredigt bekommen haben, nicht vergessen können. It's like God's got a bit of a hammer and he just knocks it into their heads like that when we preach. Es scheint so, als hätte Gott mit einem Hammer einfach in sie hineinpresst und so geschieht es, wenn wir predigen. And about a month, 6 weeks later, people are beginning to realize that they need Jesus. Und etwa einen Monat oder vielleicht 6 Wochen später erkennen die Leute, dass sie Jesus brauchen. And I believe as a result of this week in Vienna, probably a couple of thousand people are going to hear the gospel for the first time. Maybe 3,000, I don't know. Und ich glaube, als ein Ergebnis dieses Arbeitens hier in Wien jetzt diese Woche, werden vielleicht ein paar tausend Leute das Evangelium hören. For about 400 people listened to us last night. Gestern haben uns etwa 400 Leute zugehört. And in about a month to 6 weeks time, a lot of those people are going to be thinking, gosh, I need to find a church. Und I want fellowship. Ein Monat oder 6 Wochen werden eine Menge Leute vielleicht drüber nachdenken, denken, ich glaube, ich brauche eine Gemeinde. And you know what I wonder? I wonder whether we need more advertisements around so people can find us more easily. Und ich glaube, kann es vielleicht sein, dass wir mehr Werbung brauchen, dass die Leute uns besser finden können. It would be fantastic if they came here because they'd grow and they'd find the kind of fellowship that'll really help them. Es wäre wunderbar, wenn sie hierher kommen würden, denn hier finden sie die Gemeinschaft, in der sie wachsen können. Grace Church is a super church as well. They're very supportive. Grace Church ist eine super Gemeinde, weil sie sehr, sehr stark unterstützen. People need good teaching and good fellowship. Leute brauchen gute Lehre und auch gute Gemeinschaft. I want to tell you about a big problem we're finding now in Europe. Ich möchte euch erzählen über ein großes Problem, worüber wir gerade hier in Europa mit beschäftigt sind. People are getting confused about what they hear about God. Die Menschen, sie werden ganz verwirrt über das, was sie über Gott hören. Now most of the people I talk to are not Christians. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, sind keine Christen. Now to come here and talk to you is just so thrilling for me. I can't tell you. Ja, das ist so fantastisch und so aufregend, mit euch über Gott sprechen zu können. Normally the congregation that I have on the street, they look at me as if I'm completely mad. Weil es ist so, dass die Versammlung auf der Straße mich einfach anschaut und denkt, ich bin völlig verrückt. With you I'm only sort of half mad, I know. Aber wenn ich euch anschaue, vielleicht denke ich, ich bin nur halb verrückt. But they're confused because they're hearing in the media about a God who wants us to murder people. Sie sind völlig verwirrt, weil in den Medien hören sie über einen Gott, der Menschen umbringen möchte. And people are getting a false picture of God. Und Menschen bekommen ein falsches Bild von Gott. And they don't know, they don't realize that the God of some of these other religions. Sie wissen nicht, und sie erkennen auch nicht, dass der Gott dieser vielleicht anderen Religionen. To put it in a diplomatic way. Um es in eine diplomatische Form zu setzen. They're not interested in Jehovah, the God that we worship. They've got another God. Dass dieser Gott, in den sie da interessiert sind, nicht der gleiche Gott ist, in den wir interessiert sind. I can tell you his name one day. Also eines Tages könnte ich euch auch sagen den Namen. But our God, also Namen loves, des Gottes der anderen Religionen. He does not hate. Aber unser Gott, er hasst. And in fact, in Proverbs 6, 1 to 6, it tells us about the things that God hates most. Und in Sprüche 6, in einem Kapitel, spricht Gott zu uns über die Dinge, die er meisten hasst. And of all these things that God hates, the thing he hates the most, und in all diesen Dingen, die Gott hasst, ist das, was er am meisten hasst, is those who would plot the deaths of innocent people. Das sind die, die da Listen stricken, um unschuldige Menschen zu töten. For God, that is the limit. Und für Gott ist das einfach das Letzte. And anybody who does that is totally condemned. Und wer das tut, er ist völlig verdammt. But the man on the street doesn't know that. He just hears about this word God. Der Mann auf der Straße, er weiß es nicht, er hört immer nur von Gott, Gott, Gott. And I'm not at all sure we're wise when we use the word God. Und ich möchte, dass wir wirklich weise sind, wenn wir das Wort Gott in den Mund nehmen. Because God doesn't identify a deity. It is a generic term. It's like the word car. Es ist wie mit Auto. Now, most of you have got foreign cars. Also viele von euch haben vielleicht ausländische Autos. But I have a Jaguar. Ich habe einen Jaguar. So when we mention the word car, also wenn wir da den Begriff Auto erwähnen, I'm talking about something infinitely superior to what you've probably got. So sprecht er über etwas, was unendlich überlegen ist, dem, was ihr vielleicht hier fahrt. Do you see what I'm talking about? Versteht ihr jetzt, worüber ich verspreche? People need to know that our God is Jehovah. Die Menschen müssen wissen, dass unser Gott Jahwe ist. That he's the God of the Bible. Dass er der Gott der Bibel ist. That he's the God of justice. Dass er der Gott der Gerechtigkeit ist. Truth. Der Wahrheit. He's the God of peace. He's the God of love. Er ist der Gott des Friedens und er ist auch der Gott der Liebe. Now an awful lot of people on the street don't know that. They say, Menschen, this God. Leuten auf der Straße, die wissen das gar nicht. And actually that brings a very negative response in the open air when we're preaching about God. Und das führt zu einer sehr negativen Reaktion eigentlich auf der Straße, wenn wir über Gott predigen. An awful lot of people are not sure now whether they approve of God, whether he's a good idea or not. Eine Menge von Leuten, die denken inzwischen, ja, ich weiß nicht, ob Gott wirklich gut für mich ist. And we've got to take a much more positive approach. Und wir müssen sehr, sehr viel positiver die Leute mit erreichen. To getting out there and proclaiming and preaching and teaching people who God is. Und wirklich rausgehen und predigen und die Leute lehren, wer Gott wirklich ist. Because we need to raise his name. Denn wir müssen seinen Namen erheben. And he is Jehovah. Und er ist Jahwe, the God of love. Der Gott der Liebe. Now you're going to read a bit from the Bible, aren't you? Ich werde jetzt etwas vorlesen aus der Bibel. John 8, 1-11. Would you like to just have a look at it? We'll just go through this passage, because it's a very important passage. Und schlagen wir die Bibel auf, Johannes 8, beginne mit Vers 1, und ich werde vorlesen. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer erbringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und sie stellen sie in die Mitte. Und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand. Herr Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Thank you, Axel. Excellent. This is a very interesting story because we learn a lot about the situation Jesus was in. Das ist eine sehr interessante Geschichte, denn wir können sehr viel lernen über die Situation, in der sich Jesus befand. Now, this story has an interesting history. Diese Geschichte hat einen sehr interessanten historischen Hintergrund. In the very earliest gospel manuscripts dating right back from the beginning, this story isn't in John's gospel. In den ersten Evangeliumsberichten befindet sich diese Geschichte nicht in den Evangelien. It doesn't become part of John's gospel in the earliest manuscripts until between 250 and 300 AD. Also diese Stelle erscheint in den Evangeliumsberichten nicht auf, erst seit etwa 300 nach Christus. Originally it appears in Luke chapter 20. Ursprünglich erscheint diese Stelle erst in Lukas Kapitel 20. So the person who recorded these events was actually Luke. Also war die Person, die diese Aufzeichnung da niedergeschrieben hat, war Lukas. And we now know that Luke wrote his gospel between 57 and 59 AD in Jerusalem. Wir wissen, dass Lukas das Evangelium zwischen 57 und 59 in Jerusalem verfasste. And so this is actually a story from Jesus' last week in Jerusalem. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die sich begeben hat in der letzten Woche, die Jesus in Jerusalem erlebte. And you need to remember the situation. Und erinnert euch an die Situation, in der er sich befand. He's been from the top of Israel to the bottom with his disciples during that previous week. In dieser Woche ist er von ganz oben in Israel nach ganz unten gelangt. Now we know that he had 12 disciples. Wir wissen, dass er 12 Jünger hatte. And we know that in the first century a disciple was someone who did what the master, the rabbi, did. Also im ersten Jahrhundert war es so, dass ein Jünger genau das auch tat, was der Meister ihn lehrte und tat. In those days, a disciple was someone who preached the gospel and healed the sick. Zu dieser Zeit war ein Jünger jemand, der das Evangelium verkündigt hat und auch die Kranken geheilt hat. And we know from Luke that there were 12 disciples and then there were another 72. Und wir wissen von Lukas, dass es da 12 Jünger gab und weitere 72. And so there were approximately 84 people preaching Jesus' message. Und so gab es etwa 84 Leute, die die Botschaft Jesu verkündigten. And we know that Jesus sent them out in pairs and that therefore they could reach 42 villages at once. How about that for maths? Und da wir wissen, dass sie immer zu zweit ausging, wissen wir, dass sie also 42 Dörfer da erreicht haben. And they went from the north to the south. Und sie gingen da von Norden nach Süden vor. And most of the people, most of the population actually heard the message not from Jesus, but from his disciples. Und man kann davon ausgehen, dass der Großteil der Bevölkerung das Evangelium nicht von Jesus selbst, sondern von seinen Jüngern gehört hat. Now this is not my crazy idea. It's a crazy idea that these great scholars have got. You know, and I think it makes sense. Und das ist nicht meine Idee, sondern es ist die Idee Gottes, und ich glaube, dass das Sinn macht. And we hear that Jesus rode a donkey up into Jerusalem. Und wir können auch nachlesen, dass Jesus auf einem Esel dann in Jerusalem einritt. Now every rabbi who went to teach in the temple must ride a donkey up into the temple. Ein Rabbiner, der im Tempel lehren möchte, der muss auf einem Esel in den Tempel einreiten. So riding a donkey is actually, we now know, an indication, a declaration that he was going up to teach in the temple. Und eben auf diesem Esel da einzuziehen, das war praktisch schon eine Deklaration, dass er sich anschicken würde, im Tempel zu lehren. And Luke said he had a huge number of people with him. Und Lukas zeigt uns, dass da eine große Volksmenge ihn begleitete. And for several days they went into the temple and heard him from the earliest morning until late night. Und für einige Tage hörten sie ihn gleich beginnend am Morgen bis spät in die Nacht. And the priests could do nothing about it. They were just overwhelmed with people. Und die Priester, die konnten dagegen gar nichts tun. Sie waren einfach überwältigt von den Menschenmassen, die sich im Tempel befanden. The priests no longer had a ministry. Jesus had it. So hatten ja die Priester plötzlich keinen eigenen Dienst mehr an den Leuten, sondern Jesus hatte ihn. And historians say that those priests, they were desperate, they were at their wit's end. Und die Geschichtswissenschaftler sagen, dass diese Priester also völlig verzweifelt darüber waren, über die Situation. So they tried several tricks. Also begannen sie da Tricks sich auszudenken. And this story is one of them. Und dies ist einer der Tricks dieser Priester gegenüber Jesus. They want to accuse him of not teaching the law of Moses. Sie wollten ihn anklagen, dass er nicht das Gesetz Mose lehrte. Because that was a capital offense and it would mean they could take him out. Denn das wäre ja ein großes Vergehen und damit hätten sie eine Handhabung gegen ihn. And they say, look, there's this woman. Sie sagen, schau, da ist die Frau. She's done this. Sie hat das begangen. Here are the witnesses. Da sind die Zeugen. We want to stone her to death. Wir werden sie jetzt steinigen. Now, a rabbi was like a high court judge. Ein Rabbiner war wie ein Richter im hohen Gericht. If a rabbi said yes, everything is correct, go ahead, she was sentenced to death. Wenn der Rabbiner entschied und sagt, ja, ist korrekt, tötet sie. But any sentence had to have rabbinical approval. Dann war das ihr Tod. Und es war so, dass jeder Gerichtsbeschluss auch die Bestätigung des Rabbiners brauchte. They burst in on his meeting. Und sie drängen da sich mitten in sein Treffen hinein. They're probably shouting at him. Mitten in seiner Versammlung schreien sie ihn an. And they know perfectly well that a lot of the people that Jesus is teaching, a lot of his followers. Und sie wissen sehr, sehr gut, dass also viele von den Nachfolgern Jesu don't have the highest moral reputation. Nicht unbedingt auch die höchste moralische Integrität im Ansehen der Priester besitzen. And actually it was an accusation against his ministry. Es war eigentlich eine Anklage genau gegen seinen Dienst. And Jesus doesn't engage in a shouting match. Und Jesus lässt sich da aber nicht auf so einen Wettstreit im gegenseitigen Anschreien ein. He did what rabbis did in those days when they were in debate. Er tat genau das, was Rabbiner zu der damaligen Zeit machten, wenn sie sich in einer Debatte befanden. He wrote with his finger in the sand in the ground. Er schrieb einfach mit dem Finger in den Sand. And what he wrote was four or five Hebrew letters. Und was er da schrieb, waren wahrscheinlich drei oder vier hebräische Buchstaben. And that would indicate a line of argument that every rabbinical scholar would understand. Und dies würde praktisch eine Argumentationslinie ausbreiten, die jeder, der rabbinisch gelehrt war, auch verstehen würde. So in a debate they would write down these letters also on one side and on the other. In einer Debatte einfach sich hinsetzen und der eine wird auf seiner Seite praktisch sein Argument schreiben, der andere auf der anderen. And each group of words indicated a legal principle. Und jede Gruppe von Worten würde dann ein rechtliches Prinzip dann auch ausdrücken, was in diese Argumentation geworfen wurde. Now what really thrilled me was that we know what he wrote. Und was mich da so also wirklich gespannt drüber macht, ist, dass wir wissen, was er geschrieben hat. The Mishnah actually tells us what he probably wrote. Die Mishnah, die erklärt uns eigentlich ziemlich genau, was er wahrscheinlich geschrieben hat. And the first writing refers to Exodus chapter 23, verses 1 to 3. Und die erste Schrift, die er schrieb, die lässt sich wohl beziehen auf das zweite Buch Mose 23. Don't look it up now, look it up later. Okay, schauen wir uns das später an. And Exodus 23, 1 to 3 says... Zweiter Buch Mose 23, 1 bis 3 sagt, to paraphrase, um es einfach zu umschreiben, if you see a bunch of a mob of people who are up to doing something bad, don't have anything to do with it. Walk away. Wenn du einen Mob siehst, die dabei sind, etwas Schlimmes anzurichten, zieh dich zurück und hab damit nichts zu tun. And these are not nice people, really. Und das sind nicht wirklich nette Leute. You know, they want to kill this girl. Sie wollen diese Frau umbringen. Not nice. Das ist nicht nett. But even they, aber selbst sie, many of them say, well, no, that's right. Sagen, nein, das ist schon richtig. And they walk away. Und sie gehen weg. But then you're left with the actual accusers, the people who want to catch Jesus out, the hardcore, the really nasty people. Aber wenn du dann stehen bleiben musst mit denen, die wirklich zum harten Kern gehören und die wirklich Jesus da fangen wollen. So he wrote another few letters down in the ground. Ah, dann führt es dazu, dass Jesus praktisch weitere Buchstaben in den Sand schreibt. And only those with legal training would understand what he'd written. Und nur die, die eine Ausbildung im mosaischen Gesetz hatten, würden auch wissen, was er da schrieb. And this refers to Exodus chapter 23 verses 6 and 7. I think it's verse 7 actually. Und das bezieht sich wohl auf zweiten Buch Mose 23 6 und 7. Now this says that if you do something da steht geschrieben, falsely, wenn du etwas zu Unrecht tust oder verkehrt machst, against an innocent person, wenn du also praktisch zu Unrecht eine unschuldige Person angreifst, the accusers will suffer the same penalty as the woman. Dann werden die Verkläger genau das gleiche erhalten wie diese Frau. What Jesus is actually threatening to do is chop their fingers off. Was Jesus da androht, ist, dass er ihnen die Finger abhacken wird. Marvelous. They start to leave as well. Und plötzlich sind sie auch weg. Wunderbar. It's not exciting to get involved in something like that. If you're going to suffer the same penalty. Ja, ist nicht so toll, wenn man dann sich auf sowas einlässt und das gleiche Leid oder das gleiche Urteil erleiden muss. Jesus was actually being very, very tough with them. Jesus war da sehr, sehr hart und streng mit ihnen. You see, we don't understand the situation very often that exists in some of these stories. Denn wir verstehen also oftmals nicht so den situativen Hintergrund dieser Geschichten. Getting rid of unwanted wives was in a sense easy, but also difficult. Eine ungewollte Frau zu haben war irgendwo leicht, aber doch auch ein bisschen schwer. You could divorce them verbally. Man könnte ihr sie also scheiden einfach mit Worten. But the snag was, you had to go on supporting them. Aber das Problem war dann, dass du dann in weiterer Folge sie unterstützen musstest. And you had to look after them anyway. Und man muss dann auch noch schauen, dass es ihr gut geht. And some nasty old man who'd taken on a young wife who didn't meet his expectations. Und dann vielleicht ein alter Mann, der sich dann eine Jüngere nimmt, weil die Ältere praktisch nicht die Erwartung erfüllte. Would try and get rid of her sometimes. Würde dann die Ältere einfach loswerden wollen. And there are a lot of stories from this period of these kind of things. Und da gibt es eine Menge Geschichten aus dieser Zeitperiode, wo es sich genau um diese Punkte dreht. It really was a major problem. Und das war wirklich ein großes Problem. And there are some famous stories in the Mishnah about this. Und da gibt es wirklich bekannte Geschichten, die in der Mishnah verzeichnet sind darüber. The accusers, the people who the alleged witnesses, die Ankläger und dann auch diese Scheinzeugen, were supposed to be able to prove, die sollten ja beweisen, that they really had seen her make a mistake, dass sie wirklich da bei waren, gesehen haben, wie sie diesen Fehler begangen hat. Now get this. And aber they, auch, they had to prove that they had tried to rescue her. Sie müssen beweisen, dass sie alles dran gesetzt haben, um sie aus der Situation zu retten. If they couldn't prove to the court, to the rabbi, that in fact they'd done everything they could to rescue the woman from the situation and the consequences of it, then they were treated as accomplices to the event. Wenn sie nicht beweisen konnten, dass sie alles getan haben, um die Situation praktisch zu stoppen und diese Frau zu retten, dann, wenn sie es nicht beweisen konnten, dann müssen sie davon die Konsequenzen erleiden. Jesus was pointing out the safeguards in the law of Moses. Jesus hat da herausgestellt, dass es doch spezielle Absicherungen gab im Gesetz des Mose. In fact, people, so-called scholars, who thought that they would catch Jesus out, were making a very big mistake. Eigentlich war es so, dass diese Schriftgelehrten, die da dachten, okay, jetzt haben wir Jesus und wir werden ihn damit fassen, sie haben einen großen Fehler begangen. And the sheer brilliance of his responses and the way he was apparently able to confound them with such ease. Aber die Brillanz seiner Reaktionen und die Art und Weise, wie leicht er praktisch ihnen gegenübertreten konnte, destroyed their credibility with the people every time. Das hat dazu geführt, dass die Glaubwürdigkeit eben dieser Schriftgelehrten jedes Mal vor den Menschen oder vor dem Volk zerstört wurde. He says to the woman, er sagt zu der Frau at the end, am Ende, a very severe rabbinic warning. Gibt ihr eine sehr strenge rabbinische Warnung. After they've all gone, nachdem sie alle weg sind, he will have said it twice, because that's what rabbis did. Er hätte es auch zweimal sagen können, weil das bei den Rabbinern so war. Don't do it again. Mach es nicht noch einmal. He's not saying, oh, it's all right, yeah, go away, it doesn't matter. Er sagt nicht, naja, ist schon okay, keine Rolle, geh einfach. He's actually implying that next time, if it happens again, nothing will save you. Er deutet dir eigentlich an, beim nächsten Mal, wenn das nochmal passiert, da wird es nichts geben, was dich rettet. Jesus does not go lightly about sin. Also Jesus, der lässt Sünde nicht einfach so durchgehen oder geht einfach drüber hinweg. He actually takes it very seriously. Er nimmt sie sehr ernst. And you know, they had to get rid of him. Sie wollten ihn loswerden. And because so many people were following him, und da ja so viele Leute ihm folgten, they couldn't do it. War es nicht möglich. So they had to take him out in the middle of the night. Also mussten sie ihn irgendwie fassen inmitten der Nacht. Get him in the hands of the Romans on the false charge and get him killed. Also schaut man, dass man in der vierten Wache, also während der Nacht, ihn in die Hände der Römer bringt und ihn dann umbringen lässt. In doing that, they committed four criminal acts in their own law. Indem sie das taten, haben sie eigentlich ein vierfaches Verbrechen nach den Grundsätzen ihrer eigenen Gesetzgebung begangen. Do you know what I think? Wisst ihr, was ich denke? I'd be interested to know what you think about this. Und mich würde sehr interessieren, was ihr darüber denkt. I don't think the Jewish people are responsible for the death of their Messiah. Also ich denke nicht, dass das jüdische Volk verantwortlich ist für den Tod ihres Messias. I think he was the victim of a criminal priesthood. Ich denke, dass er das Opfer einer kriminellen Priesterschaft war. I'd love to know what you think about that one day. Und ich würde gerne wissen, wie ihr darüber denkt. I think we've been very, very, very unjust about the Jewish responsibility for this. Und ich glaube, dass wir da den Juden allgemein in ihrer Verantwortung Unrecht tun. Because the Gospels make it quite clear that people accepted him and received him. Denn die Evangelien, die stellen doch sehr klar, dass einige die großen Volksmengen ihn angenommen hatten und ihn auch empfingen. And you know, everywhere I go, I find I meet the vast majority of people accept him. Denn überall, wo ich hingehe, kann ich feststellen, dass die große Mehrheit ihn eigentlich annimmt. You know, English teenagers are supposed to be frightfully tough and unchristian. Also die englischen Jugendlichen, die sollten eigentlich ziemlich harte Burschen sein und es sollte eher unmöglich sein, dass sie ihn empfangen. Well, I had 600 of them in school last month. Letzten Monat hatte ich 600 Leute, also 600 Jugendliche in den Schulen. And at the end of our 15-minute school assembly, they stood up and clapped. and said, yes, like und this. Am Ende dieser 15-minütigen Schulversammlung standen sie auf und klatschten Beifall und sagten, das ist es, genau das. The world is wide open to us. Die Welt ist für uns weit offen. You know, we can sit in church. Wir können jetzt hier in der Kirche sitzen. And then spend the rest of the week sitting in our office or whatever we do. Und den Rest der Woche einfach in unseren Büros verbringen. But if you really want to make a difference. Aber wenn ihr wirklich einen Unterschied machen wollt. The potential of the streets is you can go out there and ruin this city in 2 or 3 years. Das Potenzial der Straße ist, dass ihr einfach rausgehen könnt und die ganze Stadt in 2, 3 Jahren gewinnen könnt. It's tremendous. One of the reasons I haven't been here for 3 years is because I've been spending a lot of time in Uganda. Also einer der Gründe, warum ich die letzten 3 Jahre nicht hier war, ist, weil ich sehr viel Zeit in Uganda verbracht habe. And Africans are wonderful with the sketchboard stories we do. They're such natural artists. They're terrific. And they've got a wizard sense of humor. It's lovely. Die Leute aus Uganda sind so wunderbar mit dem Sketchboard. Sie machen so wunderbar die Geschichten, aber auch die Art und Weise, wie sie dann die Geschichten malen. And today I have 400 schools workers in Uganda. Und jetzt habe ich 400 Schularbeiter in Uganda. And they can talk to 700,000 children a week. Und der Schuldienst kann zu 700,000 Kindern pro Woche sprechen. And I'm buying them motorbikes and bicycles so that they can get on and do it. Und ich kaufe ihnen Motorräder, auf dass das dann auch losgeht. Now we're not fully organized yet. Wir sind noch nicht komplett organisiert. But when we are, aber wenn wir dann soweit sind, a whole nation is going to be hearing. From this age is going to be hearing about Jesus. Und eine ganze Nation wird über Jesus hören und es wird gleich in diesem Alter beginnen. And in Uganda the churches have been irrelevant. In Uganda waren bisher die Gemeinden völlig oder die Kirchen völlig irrelevant. They've done nothing about the schools. Sie haben sich um die Schulen überhaupt nicht gekümmert. But I tell you, aber ich sage euch, if we're in the schools, we wenn can wir in den Schulen sind, we can reach the whole population. Dann wenn wir in einer Nation in der Schule sind, können wir damit auch die ganze Bevölkerung erreichen. In a very formative period of their lives, when we can actually meet Jesus. Und wir müssen das tun in einer Zeit, wo sie praktisch noch fürs Leben geformt werden, dass wir ihnen einfach Jesus bringen. Last week we had reached a city in my own town, Bristol. Letzte Woche hatten wir Reach a City in Bristol, in meiner eigenen Heimatstadt. 5 days. Für 5 Tage. 1,000 people wanted to talk to us about personal faith. 1,000 Leute haben sich gemeldet, um persönlich mit uns zu sprechen über den persönlichen Glauben. 300 of those people actually were seeking Jesus. Und 300 von ihnen haben wirklich Jesus gesucht. 10 of them actually became Christians in the open air at one of our meetings. Und 10 wurden bereits Christen in unseren Treffen draußen auf der Straße. The opportunity is absolutely amazing. Und die Gelegenheiten sind so erstaunlich. Now in past years, your church has been out there with us on Reach the City. In der vergangenen Zeit war es so, dass wir, also die Gemeinde hier, immer draußen war bei Reach the City. And you know, it's wonderful. In Vienna, in Wien, Pastor Rob, ist es so, dass der Pastor Rob, particularly, and Stefan Höfler, das ist der Pastor Rob und auch der Stefan Höfler, the Grace Church Evangelist, der Evangelist von der Grace Church, they have taken street evangelism to another level. Sie haben die Straßenevangelisation really auf eine viel höhere Ebene gebracht. And because of what we have discovered and learned and experienced here in Vienna, our Reach the City campaigns all around the world are much more effective. Und wegen dem, was wir hier auf den Straßen von Wien gelernt haben, ist unser Dienst in der ganzen Welt viel, viel effektiver geworden. We did a training program for clergymen in Uganda a couple of years ago. Wir haben da vor ein paar Jahren ein Trainingsprogramm gemacht in Uganda, speziell für Kleriker, also Leute, die der Kirche angehörten. And about 30 or 40 of them found personal faith for the first time. Und etwa 30, 40 fanden dabei erst ihre persönliche Beziehung zu Christus. It's amazing, isn't it? There are so many opportunities. Es gibt so viele Gelegenheiten. And such tremendous openness. Und da sind so offene Türen. Can we just pray together for a moment? Können wir gemeinsam beten? Heavenly Father, you are so good to us. Himmlischer Vater, du bist so gut zu uns. Thank you for blessing us so wonderfully. Danke, dass du uns so sehr und wunderbar segnest. Thank you for this amazing church. Danke für diese wunderbare Gemeinde. Bring Mary and Rob back safely to us. Bring Pastor Rob und Mary als sicher in die Gemeinde zurück. Lord, we love them. Wir lieben sie. Make them well. Lass es ihnen gut gehen. Give them peace and rest. Gib ihnen Frieden und Ruhe. Father, care for them. Vater, sorge für sie. And be with us on the streets this week in Jesus' name. Und sei bei uns auf den Straßen von Wien Amen. Diese Woche. In Jesu Namen. Amen. Amen.